Broken Voices, die schwedische Sängerin Stina Nordenstam. Am Mikrofon ist Harry Lachner. Die Stimme der Kindfrau, ein Flüstern, ein Wispern im leeren, verlassenen Raum. Minimale Bewegungen, die gelegentlich zu einer Melodie finden, aber immer eher nur andeutend als ausführend. Es ist, als lege sich ein sanfter Nebel über die klangverlassene Landschaft, Schatten und Schemen statt fester Formen. So ähnlich stellt sich die musikalische Welt der schwedischen Sängerin Stina Nordenstam dar. Seit ihrem Debüt Memories of a Color aus dem Jahr 1991 hat sie gerade mal 3 CDs veröffentlicht. Angie Closed Her Eyes, aus dem das Eingangsstück stammte, Dynamite und People Are Strange. Strange, fremd und befremdlich, das bedeutet auch unnahbar, sich jedem Zugriff entwindend. Denn auch als Person bleibt Stina Nordenstam ungreifbar. Sie weigert sich, Journalisten zu Interviews zu treffen. Man ist angewiesen auf jene Selbstaussagen, die sie im Internet auf ihrer Homepage preisgibt. Im Grunde wäre auch das überflüssig, denn was zählt, ist allein die Musik mit ihrem suggestiven und höchst fragilen Charakter. Das unsichere Wispern einer Intimität, die bei Stina Nordenstam stets nach innen gerichtet ist. Die Sängerin im Gespräch mit sich selbst, ein vor sich hinsingen, beiläufig, scheinbar absichtslos. Alles bewegt sich in Zeitlupe. Dabei sind die Bilder immer bereit, jederzeit zu explodieren, ist die Oberfläche von Rissen durchzogen, die jederzeit aufbrechen können. Eindrücke, Empfindungen und Gedanken gefrieren zu Momentaufnahmen, musikalische Stillleben. Man versucht, sie festzuhalten, und es fallen doch nur verschwommene Polaroids ab, die lügen, was das Zeug hält. Aber wir wollen ja gar nichts anderes als die Lüge, wir wollen die Illusion, denn wo sonst könnte eine Ahnung von Glück liegen? Geschwindigkeit besitzt bei Stina Nordenstam nur das Gefühl. Das taucht so unvermutet auf, wie es sich wieder verflüchtigt. Nur Dynamit verschwindet schneller als die Liebe. Diese Stimme hat keinen Körper oder nur einen astralen, durchscheinenden. Stina Nordenstams Stimme hat etwas Gebrochenes, gebrochen, weil sie ihre Narben offen zur Schau stellt, ohne sie zu präzisieren. Narben, die vielleicht an unsere eigenen erinnern. Wir alle tragen Narben auf den Stimmbändern, schrieb Marcel Beyer in seinem Roman Flughunde. Sie bilden sich im Lauf eines Lebens und jede Äußerung hinterlässt ihre Spur, vom ersten Schrei des Säuglings angefangen. Und jedes Husten, jedes Kreischen und heiseres Sprechen verunziert die Stimmbänder ein weiteres Mal mit einem Einschnitt, einem Höcker oder einer Naht. Nur wenige Stimmen in dieser Welt sind narbenlos oder sagen wir von einer zarten, weichen Äderung überzogen. Kein Wunder, dass man jenes ungreifbare Etwas, das Seele genannt wird, in der menschlichen Stimme zu orten meint. So bilden die Narben auf den Stimmbändern ein Verzeichnis einschneidender Erlebnisse, akustischer Ausbrüche, aber auch des Schweigens. It's nearly 7. Your sister almost 5. You'll tell us all tomorrow. Mary Bell. You bet how smoothly things went. And how they didn't fight. Tell us how you found her. What no child should know. Tell us better kill than Mary Bell. Gesänge am Rande des Schweigens. Mary Bell. Ein Lied über ein Mädchen, das zwei jüngere Kinder ermordet hat. Ein authentischer Fall, geisterhaft inszeniert, mit einer Stimme, die so nah ist und doch von so weit hergeweht scheint. Die Stimme ist nicht der Atem, sagt der französische Theoretiker Roland Barthes, sondern durchaus jene Materialität des Körpers, die der Kehle entsteigt. Dem Ort, an dem das Lautmetall gehärtet und gestanzt wird. Sie ist im Vergleich zum Schweigen wie das Schreiben auf weißem Papier. Das Hören einer Stimme eröffnet die Beziehung zum anderen. Die Stimme, an der man die anderen wiedererkennt, zeigt uns deren Wesensart, deren Befindlichkeiten an. Sie transportiert ein Bild ihres Körpers und darüber hinaus eine ganze Psychologie. Mitunter beeindruckt uns die Stimme eines Gesprächspartners mehr als der Inhalt eines Diskurses. Und wir ertappen uns dabei, dass wir auf die Modulation und die Obertöne dieser Stimme lauschen, ohne zu hören, was sie uns sagt. Soweit Roland Barthes. Nun, Stimme ist Identität. Dort in der Dunkelheit des Kehlkopfs, das ist deine Geschichte, die du nicht entziffern kannst, schrieb Marcel Beyer. Und das ist eben der Unterschied. Die einen Sänger produzieren das Klischee, in dem sie gern gesehen werden wollen, die anderen eine Identität, so gebrochen und ambivalent wie Stina Nordenstams Stimme. Thank you. smile at the sun here in November. I must smile. I must smile. It's a clarity behind trees, twinkling lamps and dusky streets. I must Alles an der Popmusik mag gefälscht sein. Der Hintergrund, die Begleitung, die Sounddateien. Nur die Stimme bleibt als etwas, das so fest mit einem realen Körper verbunden ist, dass es den Song an sich immer geben wird. Auch wenn er schon mal für eine Weile aus der Mode gerät. Hier im Gesang glaubt man, das Unverstellte zu finden. Schließlich sind wir Tag aus, Tag ein von sprechenden Körpern umgeben, läuft der Großteil der Kommunikation über das Sprechen. Aber weil nicht der Inhalt der Rede das Faszinierende ist, sondern der Klang, kann eine Lesung auch dann erotisch wirken, wenn die richtige Stimme bloß aus dem Telefonbuch vorliest. Und wie wir ja wissen, hat Erotik nichts mit Reinheit zu tun, So reagieren wir, bewusst oder unbewusst, nicht auf die klaren, sondern auf die gebrochenen Stimmen. Musik für unbewohnte Räume. People Are Strange, ursprünglich ein Song von den Doors, bis zur Kenntlichkeit der verborgenen Melancholie verzerrt. Auf Stina Nordenstams Album People Are Strange finden sich fast ausschließlich Coverversionen bekannter Songs. Das Original scheint aber nur manchmal auf, als würden die Originalinterpreten wie Geister durch die Gänge schleichen, nur noch vage Bilder bleiben von ihnen übrig. Stina Nordenstam unterzieht diese alten Songs einem radikalen Neudenken, sucht verborgene Aspekte, die vorher nicht zu hören waren. Radikaler als auf ihren Alben davor scheinen ihre Songs jetzt auseinanderzufallen. Sie singt bei offenem Fenster, lässt die Straßengeräusche eindringen, sie lässt ein Verstärker brummen über ein ganzes Stück stehen, die Klangräume wechseln mit scharfen Brüchen. Man weiß nicht mehr, wo sie zu orten ist, jeder Kunstgriff ein Mittel, um sich als feste Person zum Verschwinden zu bringen. Jeder Song ein Reigen der Masken und Identitäten. Über dieses Cover-Versionen-Projekt, sagt Stina Nordenstam. Als Künstler spielst du quasi, als sei es autobiografisch. Authentizität wird zu einem Spiel. Kreativität ist für mich eine Art und Weise, mit dem Persönlichkeitsproblem umzugehen. Am Anfang steht oft die Vermischung von Persönlichem und Nicht-Persönlichem. Ich fühle, dass es einen Kern in mir gibt, der nicht nur Abbild ist. Sobald er in Kontakt mit der äußeren Wirklichkeit kommt, fängt die Konfusion an. Deshalb könnten diese Coverversionen auch von jemand anderem gesungen sein oder gleich von mehreren Leuten. Es gibt keinen zentralen Charakter, der sie interpretiert. Etwas wird als Schauspiel inszeniert, aber wer ist der Schauspieler? Soweit Stina Nordenstam. Wie die Fotografin Cindy Sherman erscheint auch Stina Nordenstam auf den Fotos im Begleitheft der CD in ganz unterschiedlichen Verkleidungen. Ein Spiel mit den Identitäten, eine Anverwandlung verschiedener Frauenrollen. Man soll sich kein Bild von ihr machen, jedenfalls kein einheitliches. Die Musikerin stellt sich als eine ganze Reihe von Charakteren dar, wobei natürlich offen bleibt, welche die wahre Stina Nordenstam ist und natürlich, ob es überhaupt eine gibt. People are strange bedeutet ja auch, sich selbst als Fremden zu betrachten, und davon lebt Stina Nordenstams Musik, die Distanz zwischen dem Ich und dem Bild, das man sich davon macht. Das war Broken Voices, ein kurzes Porträt der schwedischen Sängerin Stina Nordenstam. Am Mikrofon war Harry Lachner. Thank you.